لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die fragen, nämlich nach der Wahrheit fragen. Ja, in der Kontext, in dem das offenbart worden ist, wie gesagt, die letzten paar Jahre von der mekkanischen Periode waren sehr hart, eine sehr schwere Zeit für die Gesandten Allahs. Abu Talib, sein Onkel, Khadija, seine Ehefrau, beides große Unterstützungen, Abu Talib auch Schutz für den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, verstarben. Und die Mekkaner fragten dann den Gesandten Allahs nach der Geschichte von Yusuf, über die dort nicht viel bekannt war. Sie hatten das auch als Idee genommen, dass wir fragen ihn nach etwas, was er nicht rausfinden kann, was er nicht wissen kann. Weder hier ist es bekannt, noch sind die Mittel so viel da, um es herauszufinden, um nachzuforschen. Das war einfach nicht bekannt in der Zeit. Und sie dachten nämlich damit, dass sein Prophetentum damit in Zweifel gezogen werden würde, sein Prophetentum zweifelhaft bekommen werden würde. Und jedoch, was ist passiert? Allah offenbarte Sura Yusuf nicht nur mit den Einzelheiten, die überhaupt nicht bekannt waren bei den Menschen zu der Zeit, sondern er machte mit der Sura auch klar, wie sie als Verwandte des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und in Tafsir heißt es, es waren auch genau 10 Stämme, die den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, besonders befeindeten, genau wie die 10 Brüder von Yusuf ihn befeindeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala klar machte, wie sie mit Rasul sallallahu alaihi wasallam umgingen, dass genauso auch die Brüder mit Yusuf alaihi salam umgegangen waren. Und so wie Yusuf alaihi salam am Ende der Erfolgreiche und derjenige gewesen war, dem es wohl erging, so wird es auch diesem Gesandten sallallahu alaihi wasallam am Ende wohl ergehen. Ja, und somit wurde gesagt und es klar gemacht worden, in dieser Geschichte, in diesen Ereignissen sind viele, viele Lehren für die Fragenden, wenn sie denn nach der Wahrheit suchen. Wenn sie denn aufrichtig bereit sind, die Wahrheit auch zu akzeptieren, wenn sie sie finden. Als sie sagten, das sind jetzt die Brüder von Yusuf, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Yusuf und sein Bruder sind Benjamin. In Tafsir heißt es in der Auslegung, dass diese beiden, Yusuf und Benjamin, von einer Mutter waren und die anderen waren von einer anderen Mutter. Und wenn sie dann also sagen, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber, dann meinen sie diesen jüngeren Bruder Yusufs, Benjamin. Und sie sagen, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Ja, das war eine Stammeskultur. Die haben auch als eine Art Beduinenleben gelebt, wo natürlich die Stärke in der Zahl viele Söhne haben und somit Kraft, Verteidigungskraft, Kampfkraft zu haben, war natürlich etwas, was man begehrte, worauf man was halten konnte. Und darauf sind sie sehr, sehr stolz. Das werden sie auch immer wieder erwähnen. Wir sind doch eine Schar, wir sind doch eine Schar, wir sind doch viele. Ja, das ist etwas, was für sie ein Grund ist, ja, darauf etwas halten zu können. Und Yusuf a.s., diese Beobachtung von ihnen, der Vater sah in Yusuf, dass dieser mal ein Prophet sein würde. Der Traum hat das ja auch bestätigt. Und in Yusuf a.s. war auch ein solches Benehmen, eine solche Liebenswürdigkeit. Wir sehen, wie er den Vater schon anspricht, ja, Abati. Das ist eine sehr liebevolle, sehr höfliche Form, den Vater anzusprechen. Wir sehen gleich in den Brüdern Yusufs, dass sie nicht diese Art und Weise haben, ja, wie sie hier auch über den Vater sprechen, der ist im deutlichen Irrtum, das ist ein Mangel an Respekt, den sie an den Tag legen. Ja, und in diesem unterschiedlichen Benehmen war natürlich dann auch vielleicht zu erklären, dass sie wahrnahmen, dass der Vater vielleicht Yusuf a.s. gegenüber liebevoller war, vielleicht auch die liebevolle Art von Yusuf das auch hervorrief. So spürten das die Brüder. Was auf jeden Fall passierte, diese Wahrnehmung von ihnen führte zu was? Dass sie die Krankheit des Neids, der Missgunst in ihren Herzen spürten. Und wo diese Krankheit entsteht, leider bringt sie dann auch üble Folgen, üble Konsequenzen, zieht sie hinter sich her. Und so geschah es. Was planten sie? Wahrlich, unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Und sie planten, tötet Yusuf oder werft ihn hinaus ins Land. So wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Ja, das ist wie kleine Kinder manchmal, wenn ein neues Baby ins Haus kommt, dann manche versuchen wirklich das Baby aus dem Schoß der Mutter wegzunehmen, wegzureißen, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht wieder diese Zuwendung bekommen, die sie von vorher gewöhnt sind. Ja, das ist leider hier auch zu beobachten. Und diese Logik von ihnen, auch das jetzt tut erstmal, ja, jetzt macht erstmal, obwohl ihr genau wisst, dass es nicht in Ordnung ist. Und später können wir dann tauber machen, rechtschaffen werden. Ja, und das tun wir auch alle, um uns auf dem Übel, das wir tun und praktizieren, uns beruhigend, ruhig darauf auszulassen, es weiter zu tun, in der Hoffnung, dass später, und diese später ist immer ganz weit weg und keiner von uns weiß auch, wann das wirklich passieren wird, später werden wir das dann schon wieder gerade biegen. Ja, sie kam also nicht darauf, dass sie vielleicht auch liebevoll werden würden oder einfach auch akzeptieren, dass manchmal der jüngere Bruder vielleicht auch eine andere Zuwendung vielleicht bekommt. Das einfach so hinnehmen und das sehen, dass sie auch die Liebe vom Vater bekommen, dass das, was sie bekamen, dass sie das vielleicht einfach wahrgenommen hätten. Darauf kamen sie nicht. Nein, sie kamen darauf, das zu entfernen, was sie verstanden als Hindernis für das, die Zuwendung ihres Vaters. Das wollten sie einfach entfernen. Und das ist immer derjenige, der der Missgunst zum Opfer fällt. Das werden wir in der Geschichte von, haben wir in der Geschichte von Kain und Abel auch schon gesehen, dass man leider dann nicht darauf kommt, dass man sich selber vielleicht bemüht, etwas zu erwerben, sondern nein, man denkt, wenn man andere entfernt, würde man das, das Gute, hier in diesem Fall die Zuwendung, in dem Fall von Kain und Abel, dass das Opfer akzeptiert werden sollte. Man denkt dann einfach, wenn das Hindernis weg ist, dann wird das alles automatisch passieren. Ja, und das ist ein Gedankenfehler und ist von Shaitan, wie der Vater ja auch schon gesagt hatte. Einer von ihnen sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Also wie Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah jemanden bewahren will vor etwas, dann wie Allah die Umstände schafft, dass er sogar in den Reihen, in den feindlichen Reihen, jemanden hervorbringt, der etwas für dich in deinem Sinne sagt. Also alle sagen, tötet ihn. Und einer, man sagt in Tafsir, das war der älteste Bruder, sagte, nein, tötet ihn nicht, werft ihn einfach nur in den Brunnen und irgendein Reisender soll ihn halt mitnehmen. Ja, weil das war Allahs Plan für ihn, er sollte noch nicht sterben. Sie sagten, o unser Vater, warum vertraust du uns Yusuf nicht an? Wir werden ihn wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde, wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, das ist Ja'qub a.s., der Vater von Yusuf, der Vater dieser 10 Söhne auch. Er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt. Und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir fürwahr Verlierer. Ja, wieder diese Schar, wir sind doch so viele, uns kann ja nichts passieren. Und wir sehen auch, wie überzeugend sie auch dem Vater begegnen. Sehr, sehr klar und sehr fordernd. Warum machst du das nicht? Und wir sind doch das und wir sind doch dies und wir werden ganz gewiss. Und das ist diese Art und Weise, mit der sie den Vater zu überzeugen suchen. Ja, und auch dieses Schar-Phänomen. Ja, jeder von uns braucht immer etwas, worauf er etwas halten kann. Mein Wissen, mein Aussehen, mein Haus, meine Familie, mein Ort, meine Umstände, meine Schule, je nach Alter, je nach Umständen des Lebens, braucht jeder Mensch etwas, worauf er etwas halten kann, was ihn etwas wert sein lässt. Ja, und die Wahrheit ist, wenn wir nur verstehen, dass alles letztlich nicht unser ist, sondern Allah es uns gegeben hat, und zwar um uns zu prüfen, was wir damit tun, wie wir danach handeln, dann bleibt kein Raum mehr für Hochmut, Stolz oder Prahlerei. Ja, wer das aber nicht versteht, der kann dann sogar so weit gehen, dass er nicht nur hochmütig ist mit dem, was er bekommen hat, sondern er kann sogar so weit gehen, dass er mit dem prahlt, was er nicht bekommen hat. Ja, also so tief kann dann der Mensch sinken, so seine Würde auch verlieren und seinen Blick für die Realität auch verlieren, nämlich dass alles, was wir haben, uns in einer Sekunde wieder genommen werden kann. Und dass es letztlich eine Gabe Allahs ist, um uns zu prüfen, wer von uns die besten Taten tut. Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein. Also Yusuf a.s. wurde von Allah dann eingegeben, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie es merken. Also Allah hat ihm dann schon die frohe Botschaft gegeben, dass jetzt ist schlimm, aber behalte die Hoffnung, die Zuversicht, hier Allah gibt dir die frohe Botschaft, es wird ein Zeitpunkt kommen, du wirst nicht nur befreit sein, sondern es wird so sein, dass du ihnen die Tat berichten wirst und sie werden es noch nicht mal merken. Ja, in der Auslegung heißt es auch, dass Yusuf a.s. in diesen 3 Tagen, er soll 3 Tage im Brunnen verweilt haben. Und in der ganzen Zeit wurde ihm immer wieder dieser Traum gezeigt, und das war ein wahrer Traum, das von Allah aus, dass er dort rausgeholt werden würde und dass ihm eine hohe Stellung gewährt werden würde. Ja, und das war die frohe Botschaft für Yusuf a.s. in dieser schwierigen Zeit. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. Sie sagten: O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen Yusuf bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf. Aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Ja, und so eine anschuldigende Art und Weise hat meistens der, der was zu verbergen hat. Ja, der so, sie nehmen ihm schon voraus, dass, ja, du glaubst uns ja sowieso nicht. Ja, warum? Weil sie nämlich etwas zu verbergen haben. Diese Lüge hatte auch überhaupt keine Hand und kein Fuß. Das war eine Aussage, ein Wolf frisst ein komplettes, großes Kind. Es gibt verschiedene Überlieferungen, wie alt er gewesen war, aber auf jeden Fall schon ein größeres Kind. Es war kein Säugling mehr, es war ein größeres Kind. Und der Wolf hat komplett alles aufgefressen, noch nicht mal Knochen übrig gelassen, die man hätte begraben können, sondern sie haben nur das Hemd mit nach Hause gebracht. Also das war etwas, was man auch nicht glauben konnte. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte: Nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe zu suchen ist, gegen das, was ihr beschreibt. Gegen das, was ihr beschreibt. Fasabrun Jamil. Schöne Geduld. Ein solches Ausharren, das keinen merken lässt, dass man getroffen wurde. Fasabrun Jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Und wessen Hilfe? Ja, auf euch kann ich nicht mehr vertrauen. Ich habe euch einmal anvertraut und guck, wie ihr nach Hause kommt. Wessen Hilfe allein? Gegen das, was ihr alles da sagt. Die Hilfe Allahs allein ist, die ich anrufe. Ja, was für ein Charakter hier uns dargelegt wird, dieses Propheten Ja'qub. Einerseits die Trauer um den Verlust des einen Sohnes, von dem er weiß, dass er ist jetzt verloren, wo immer er ist. Er hat keine Mittel jetzt, ihn direkt zurückzuholen. Dann die Trauer auch, dass die eigenen Söhne solch eine Tat verrichtet haben, diese Schar, auf der sie so stolz waren. Ja, und jetzt hofft er nur noch auf die Hilfe Allahs. Denn die Schar hat ja bewiesen, dass sie nichts tun kann, dass sie sogar etwas Übles getan hat. Ja, deswegen richtet er keine Erwartung mehr an sie. Ja, die können ja aus lauter Schuld verbergen, ihm noch nicht mal dem Vater Geduld zusprechen, sondern sind nur damit beschäftigt, ihre eigene Schuld zu verbergen, dass du glaubst uns ja nicht. Ja, und während sie dem Vater davon erzählen, dass der Sohn verstorben ist. Ja, in solchen Situationen soll man auch nie bei den Menschen klagen. Mit Allahs Entschluss zufrieden sein und wissen, dass wenn er etwas entschieden hat, dann wird es schon gut und richtig sein. Und Hilfe von ihm erbeten. Ja, und erkennen, gerade in diesen Momenten, und das passiert jedem Menschen mal, wo sein Herz gebrochen wird. Von jemandem, wo er Erwartungen hatte, dass dieser wird mich nicht enttäuschen. Ja, und das passiert jedem mal. In der Familie, von einem Freund, von einer Freundin, von irgendjemandem, von dem man Erwartungen hatte. Und Allah zeigt, dass nein, richtet nicht die Erwartungen. Natürlich vertrauen wir auch unseren Familien und unseren lieben Freunden. Das gibt's alles, aber wir vergessen nicht, Menschen sind Menschen. Und Allah ist Allah. Der Schöpfer ist nur einer. Und die Menschen sind viele und die Menschen sind schwach erschaffen. Ja, und wir akzeptieren diese Schwächen. Aber die wahre Hilfe, die wahre Stütze, die suchen wir nur in diesem einen Richter, in diesem einen allweisen und gütigen Herren. Ja, was machen wir? Oft, ich meine jetzt hier nicht wirklich Beratungsgespräche oder sich austauschen mit jemandem, das ist ganz normal, das ist natürlich, das brauchen wir auch, wir sind soziale Wesen, das soll auch so sein. Wir sollen nicht isolierte Leben verbringen. Aber wir sprechen jetzt gerade hier von einem anderen Phänomen, ich hoffe, ihr versteht das, dass wenn wir wirklich frustriert sind und enttäuscht und ja, ein gebrochenes Herz haben und traurig und trauernd, dann laufen wir zu den Menschen mit unseren Problemen. Dann merken wir, der kann mir nicht wirklich helfen und dann gehen wir zum Nächsten. Dann merken wir, der kann mir auch nicht richtig helfen und wir laufen zum Nächsten. Wie ein Bettler. Ja, das, egal wie clever wir sonst im Leben sind, in manchen Situationen benehmen wir uns wie jemand, der bedürftig und ein Bettler den Menschen gegenüber ist. Wo wir doch genau wissen, dass wenn Allah es nicht erlaubt, keiner uns helfen kann. Und wenn Allah will, keiner uns einen Nutzen verwehren kann. Ja, und das ist etwas, das ist ein Grundprinzip, mit dem wir leben müssen. Und wenn wir dann zu jemandem gehen, um uns zu beraten, dann ist das eine ganz andere Sache. Ja, aber in dieser Erwartung zu den Menschen gehen, dass sie uns ja wirklich schon helfen können, nein. Hilfe kommt dort, wo die Erlaubnis Allahs ist. Und dann gibt er dir auch die Menschen, die das durch Allah macht die Menschen zu Mitteln, mit denen er dir da seine Hilfe geben will. Ja, deswegen Allah in der Einsamkeit, ihn anflehend, die Sünden zugebend, bitten und anflehen. Und dann wird er helfen, von wo man es nicht erwartet. Dann kommt die Hilfe von dort, von wo man sie nicht erwartet. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Ja, musta'an ist dasselbe Wort, wenn wir sagen, wasta'inu bis sabri was salah, und sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Das haben wir auch schon zusammen gelesen. Und besonders in den Fällen, wo die Menschen einen verurteilen und man sich nicht verteidigen kann, wo man sich selber schwach vorfindet. Ja, deswegen sagt er, fasabrun jamil, weil was kann er tun? Jakub war der Vater, er war Prophet, aber was kann er gegen seine eigenen Kinder ausrichten? Das sind 10 Söhne, die ihm jetzt ein und dieselbe Geschichte alle erzählen. Was kann er als schon älterer Mann gegen seine eigene Familie, ja, gegen die eigenen, kann man ja nicht bei Fremden Hilfe suchen. Ja, es gibt also Situationen im Leben, wo wir wirklich gerade erstmal nichts machen können. Und da gilt es zu sagen, fasabrun jamil, Allah wird schon helfen. Es hat alles seinen Sinn. Ja, wie ging es mit Yusuf a.s. weiter? Reisende kamen vorbei, sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, oh, frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware und Allah wusste wohl, was sie taten. Also sie brachten ihn nicht nach Hause, sie hätten ja auch fragen können, wo wohnst du, wo kommst du her, sondern sie nahmen ihn als Ware, wollten ihn als Knecht verkaufen und sahen ihn als etwas, womit man ein paar Münzen verdienen kann. Ein Prophet Allahs, der Liebling seines Vaters. Und schaut mal, wie das Leben manchmal sein kann, dass ihr auch in Umständen auf einmal euch wiederfindet, wo keiner euch wertschätzt. Ja, das passiert ja uns allen manchmal. Aber auch dort gilt es, nicht seinen Charakter zu verlieren, nicht nach Wertschätzung mit den Füßen stampfend auf den Boden zu schreien, sondern Sabrun Jamil, und die Zeit kommt, wenn es euch zusteht, dass Allah Umstände schafft, wo auch ihr vielleicht Menschen findet, die euch gegenüber dankbar sind, die euch gegenüber Wertschätzung zeigen, die euch gegenüber im Mindesten Respekt zeigen und vielleicht gute Behandlung sogar euch zukommen lassen. Und Allah wusste wohl, was sie taten. Allah wusste, er kannte das Herz von Yusuf a.s., er hat auch das Herz Jakub a.s. gesehen, aber Allah wusste, dass das alles muss jetzt sein, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ja, Allah hatte einen anderen Weg für Yusuf a.s. vorgesehen, damit Yusuf a.s. ein bleibendes Beispiel für alle kommenden Zeiten werden würde. Deswegen lesen wir hier jetzt im Koran. Bis Yawm al-Qiyamah wird das im Koran gelesen, die Geschichte von Yusuf a.s. Ja, deswegen, wer viel erreichen will, das ist auch eine Grundregel im Leben, wer viel erreichen will, muss auch viel aushalten. Der muss durch bestimmte Dinge durch. Ja, deswegen, nie vergessen auch das viel im Diesseits ist das sehr wenig im Jenseits. Was werden wir nämlich sagen? Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Sie sind nicht länger verweilt als der Teil eines einen kurzen Abend oder den Teil eines Vormittags. Der Teil eines Tages. Alles, was wir in Diesseits erleben. Ja, also das große Bild nicht außer Acht lassen. Man sagt, zu der Zeit war Yusuf a.s. ca. 13 bis 16 Jahre alt, also schon ein großes Kind. Gibt auch andere Überlieferungen, aber wir verbleiben jetzt erstmal bei dieser. Inshallah. Macht auch nicht viel aus. Er war auf jeden Fall ein Junge, noch kein Mann. Und er wurde hier wie Ware als Knecht gehandelt. Und sie verkauften ihn für einen niedrigen Preis, einige gezählte Dirham, und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn. Ja, sie wollten ihn schnell loswerden, vielleicht hatten sie auch gedacht, vielleicht kommt jemand hinterher, der von seinem Stamm ist, wollen sie schnell verkaufen und haben ein paar für einen Menschen, der nicht in Wert auszudrücken ist, haben sie ein paar Dirham genommen. Und derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau, und das soll dieser Aziz von Misr gewesen sein, er soll ein Minister gewesen sein, ein Mann von hoher Stellung in der Regierung, und er sagte zu seiner Frau, bereite ihm einen gastfreundlichen Aufenthalt. Vielleicht wird er uns nützlich sein, oder wir nehmen ihn als Kind an. So verlieren wir Yusuf eine feste Stellung im Land. Und wir wollten ihm etwas von der Deutung der Geschichten lehren, und Allah ist in seiner Angelegenheit überlegen. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Als er seine Vollreife erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Ja, der Mann, dieser aus Misr, dieser, in Auslegung heißt es auch, das war der Finanzminister, also ein hohe Stellung innehabender Mensch. Und der Mann sah Qualitäten in Yusuf. Und deswegen sprach er so, das macht ihn gastfreundlichen Aufenthalt, vielleicht nehmen wir ihn sogar als Kind, und hat ihm also auch Erziehung zukommen lassen, Ausbildung zukommen lassen. Und nun lebt er also im Haus eines Fremden, eines anderen, in einer fremden Kultur. Aber nur so war es ihm möglich, auch dann gegebene Qualifikationen anzueignen. Im Haus des Finanzministers selber, derzeit. Und später konnte er, was wir dann sehen, selber diese Rolle dann im selben Land selber übernehmen und ausfüllen. Und er lernte nicht nur das, er lernte auch die Deutung der Angelegenheiten. Ja, der Träume auch. Und in Tafsir heißt es auch der Angelegenheiten allgemein. Und eigentlich, wenn wir von außen betrachten, es war eine sehr schwere Zeit. Einerseits das liebevolle Haus des Vaters, die eigene Kultur, die eigene Familie. Und hier fremde Kultur, fremde Menschen, noch nicht mal die eigene Religion. Der einzige religiöse Mensch unter einer Masse von Nicht-Muslimen. Ja, wie ergeht es uns, wenn uns nichts bekannt ist? Sind wir trotzdem mit Allahs Entschluss zufrieden? Und wäre all dies, was er dort gelernt hat, wäre das im Vaterhaus möglich gewesen? Ja, nein, in der Fremde wurde er gesandt, um zu lernen. Ja, wie heute auch, wie höhere Studien vielleicht ins Ausland gehen, ein Auslandsjahr machen, so vielleicht ungefähr. Ja, und nicht nur das wurde ihm gegeben, alles war mit der Weisheit von Allah, mit Allahs Willen, der dann auch von ihnen akzeptiert wurde. Ja, und wenn man das erstmal akzeptiert, dann sieht man alles anders. Dann sehen wir auch den Nutzen dort, wo kein anderer ihn vielleicht sieht, aber wir erkennen, hier ist eine Weisheit von Allah. Ja, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, auch er war noch ein Kind, als beide seine Eltern ihm genommen wurden, erst der Vater, dann später die Mutter. Er ist auch bei Verwandten aufgewachsen und besondere Umstände machen besondere Menschen. Ja, schwere Zeiten machen auch, wir wünschen uns nicht die schweren Zeiten, wir bitten Allah um Wohlergehen, ja, aber schwere Zeiten sind auch Gelegenheiten. Und Allah sagt auch, dass Ilm und Hukm, also die Urteilskraft, und manche Ausleger sagen auch, Hukm ist das Prophetentum. Also Prophetentum und Wissen wurde ihm gegeben und so vergelten wir den Gutestuenden. Ja, also für uns ist ja materielle Besitz sehr, sehr kostbar. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, das Wertvollste auf diesem Angesicht dieser Erde ist das Wissen. Das ist das Erste, was unserem Vater Adam a.s. nach seiner Schöpfung gegeben wurde, das Wissen. Und wenn das Wissen dann auch noch mit Rechtleitung verbunden wird, dann gibt es nichts Besseres mehr, was der Mensch bekommen kann. Ja, der Weg Jannas ist ein Wissensweg. In einem authentischen Hadith heißt es, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu tariqan ilal Jannah. Dass wer auszieht auf einem Weg, darauf Wissen zu erwerben, Allah macht ihm den Weg ins Paradies leicht. Und der Weg zum Paradies ist eigentlich ein schwerer Weg. Ja, und das ist, so gibt Allah also besonderen Menschen diese Vorzüge. Und das waren also diese Dinge, diese Qualifikationen, das Wissen, Prophetentum, Urteilskraft, Deutung, deuten können der Träume und Angelegenheiten. All diese Dinge wurden ihm gegeben und das wäre ihm zu Hause so nicht möglich gewesen. Ja, deswegen das Wissen nochmal, wenn Allah sagt, wir vergelten das so den Gutestuenden. Wenn das also dann, wenn wir das umdrehen, die Aussage, und wenn wir merken, uns wird nicht Wissen gegeben oder wir haben nicht auch die Lust oder auch nicht den Drang danach, Wissen zu erwerben. Und je nach, das kann sehr verschieden sein. Manche lernen auf einem sehr hohen Niveau und manche lernen auf einem niedrigen Niveau, um wenigstens das praktizieren zu können, was nötig ist zu praktizieren. Das ist völlig in Ordnung. Die Menschen sind nicht gleich und die Ebenen können sich sehr, sehr unterscheiden. Aber der Drang danach, der muss je nach Umständen muss trotzdem vorhanden sein. Und wenn nicht der mindeste Drang danach da ist, wenn es einem überhaupt nicht interessiert, dann sollte man viel, viel Allah um Vergebung bitten. Denn dann heißt es, Allah verwehrt dir etwas, was er denen gibt, die Gutes tun. Ja, dann ist vielleicht das Herz hart oder man hat viele Sünden getan. Was auch immer, man soll Allahs Zufriedenheit suchen. Über Ibn Qayyim al-Jawziyya heißt es, dass wenn er eine Angelegenheit nicht verstand, eine Wissensangelegenheit, es war ein Gelehrter, dann ließ er alles stehen und liegen und beschäftigte sich nur noch mit Istighfar, mit Allah um Vergebung bitten. Und von morgens bis mittags, sagt man, pflegte er das manchmal zu tun oder hat er das mal gemacht und bat Allah, Allah lehre mich, oh Allah lehre mich, oh Allah lehre mich. Von seinen Duas wird überliefert, dass er sagte zum Beispiel, Ya Muallimu Ibrahima Allimni, O du, der Ibrahim a.s. gelehrt hat, lehre auch mich. Ya Mufahima Suleiman, O du, der Suleiman Fahm, Verständnis gegeben hat, gib auch mir Verständnis. Ja, das sind also diese, der Durst unserer Vorbilder. Ja, auch wenn wir deren Stufe nicht erreichen können, auch wenn wir in anderen Umständen leben, oder auch wenn wir nicht, wie sagt man das, aus dem Holz geschnitzt sind, wie ein Gelehrter jetzt geschnitzt ist. Nichtsdestotrotz, auf unserer Ebene, auf der wir uns befinden, muss auch ein dementsprechender Durst und Drang nach näher kommen zu Allah, mit mehr Wissen über Allah, über seine Religion, muss vorhanden sein. Ja, deswegen Weisheit von ihm erbitten, von Allah. Ja, das wird auch das, was Yusuf a.s. hier gegeben wurde, Urteilskraft. Ja, für den normalen Menschen wäre das nicht Prophetentum, dann, sondern die normale Weisheit. Ja, und keinen Tag vergehen lassen. Ja, wie es auch heißt, der nächste Tag, kein Tag sollte so sein, dass er nicht besser ist als der davor liegende. Ja, kein Tag sollte so sein, wo man nicht ein bisschen versucht, weiterzukommen und sich zu erziehen und sich zu reinigen und Allah somit sich anzunähern. Ja, was ist weiter mit Yusuf a.s. passiert? Subhanallah, als ob er nicht, wir würden sagen, Subhan, der hat doch jetzt schon genug erlebt. Ja, aber Allah prüft und reinigt weiter seine Diener und erhebt sie in immer höhere Stellungen. Und diejenige, in deren Haus er war, er lebt als Knecht im Haus des Aziz, und der hat eine Frau. Und diese Hausherrin, die Frau eines Ministers, eine mächtige Frau, versuchte ihn zu verführen. Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und mit mein Herr kann hier einerseits Allah gemeint sein, weil im Arabischen kann ist Rabb, ist Allah. Und andererseits Rabb ist auch der Hausherr. Also sein der Herr des Knechtes auch. Das heißt, er kann sein den Aziz, den Minister meinen, in dessen Haus er lebt, das nein, der hat mich zu Hause aufgenommen und ich soll solch eine Tat, die sowieso schon verwerflich ist, und dann auch noch mit der Frau machen, die Ehefrau dessen ist, der mein Gönner ist? Nein, das wäre ungerecht und den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und was lernen wir hier und vor allem Schwestern auch, aber das ist ein Mann, vor allem die jungen Männer können hier als Beispiel nehmen. Und auch natürlich Vorbild für jedes gläubigen Menschen, Mann oder Frau. Diese Integrität, Unschuld und Aufrechterhaltung der Unschuld. Diese Aufrechterhaltung und das Dahinterstehen, das Nein, Unschuld, dafür stehe ich ein und es wäre Unrecht, dagegen zu handeln. Hier in einer Situation, wo er ist Knecht, er kann eigentlich nichts sagen. Aber trotzdem steht er hier ein für das, was gut und richtig, würdevoll, unschuldig und rein ist. Ja, und Sinner, Ehebruch für sie wäre es Ehebruch gewesen, für ihn wäre es Unzucht gewesen. Das ist ein solch großes Verbrechen, es gehört zu den Kabira-Sünden. Und das ist ein solches Verbrechen, welches schon im Diesseits Folgen hinter sich zieht. Und wem das schon passiert ist in der Vergangenheit, es soll viel tauber machen. Es heißt auch, Gnaden werden zurückgehalten wegen einem solchen Verbrechen. Die Süße des Iman wird nicht gekostet, wo solch ein Verbrechen vorliegt. Die Süße des Dienst wird nicht gespürt. Ja, deswegen viel tauber machen und versuchen mit viel guten Taten das nachfolgen zu lassen. Das ist ein langes Thema, wie man jetzt tauber macht und wo. Und Allah möge uns allen helfen. Gerade in Gesellschaften, wo das als normal deklariert wird, ist das natürlich ein großes Problem. Es verlangte sie nach ihm und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. Dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Ja, denn Verrat an dem, der dir etwas Gutes getan hat. Er ist ja im Haus von diesem Aziz aufgewachsen und das ist in sich schon ein großes Verbrechen, ein großes Unrecht. Ja, Sinner sowieso, wie wir eben gesprochen haben. Und deswegen, egal von wem ihr mal Gutes erfahren habt, vom Eltern, Lehrern, irgendeinem Gönner, es steht nicht zu, einem gläubigen Menschen, solchen Menschen gegenüber auch Undank zu zeigen. Und Yusuf a.s. kann noch nicht mal dran denken, so zu handeln. Und so bewahrte Allah dann auch ihn. Denn Mensch war er ja trotzdem, er war jung. Er war in der Fremde, er war allein, keiner hielt zu ihm. Er war der Knecht, er war der Untergebene. Eine solch mächtige Frau sprach diese Einladung aus und es war schwer zu widerstehen, aber er sah den Beweis, den Unterschied zwischen Wahrheit und Nichtigkeit und Allah half ihm. Ja, und deswegen, weil Allah ihn bewahren wollte vor dem Schändlichen. Wer Allah fürchtet, Allah wird ihm auch durch solche schwierigen Situationen dann helfen. Und das sind diese auserlesenen Menschen von Allah, die den besonderen Schutz von Allah verdienen, den besonderen Schutz von Allah genießen. Allah möge uns allen zu diesen Menschen gehören lassen.